Und die neuen Filme, die hat heute unsere Filmkritikerin Anke Lewicke für Sie. Tag, Frau Lewicke. Morgen. Den ersten von einem Regisseur, den wir durch solche Filme wie Die gefährlichen Liebschaften kennen, den Engländer Stephen Frears. Der ist ja bekanntlich so eine Art Allround-Talent, kann sich in vielen Genres bewegen, Kostümfilm, Sozialdrama und Western. Was ist es denn jetzt für ein Genre in dem neuen Film? Ja, Stephen Frears ist wirklich ein Tausendsasser und der neue Film, den könnte man vielleicht als Kriminalkomödie bezeichnen. Sowas hat er ja schon mal gedreht, ein bisschen in Richtung Grifters geht es. Und Las Vegas ist der Schauplatz und Las Vegas ist ja ein ganz besonderer Ort, auch eine Art von Traumfabrik. Jeder, der dorthin geht, denkt natürlich, er verlässt die Stadt als Millionär. Das denkt auch die junge Frau hier, die von Rebecca Hall gespielt wird. Und sie kommt eigentlich in ganz gute Hände. Sie lernt Bruce Willis kennen. Der betreibt ein Sportwettbüro und das macht er eigentlich ganz ordentlich, hat auch erfolgreich. Und sie kann da mit einsteigen, weil sie sich so ganz gut Zahlen merken kann. Und das geht alles ganz gut, aber sie verliebt sich auch ein bisschen in Bruce Willis und dann wird eben die Ehefrau eifersüchtig von Bruce Willis. So muss er die junge Frau wieder raussetzen. Die geht dann zu seinem Konkurrenten, der aber wiederum auch in Mafia-Geschichten verwickelt ist und sie gerät mit da rein und dann muss Bruce Willis sie, wie man das von ihm kennt, einfach raushauen. Mal wieder raushauen. Das macht er dann auch, aber er macht es mal nicht mit ganz so großen Seitenhieben und er braucht auch nicht eine ganz so große Wumme wie sonst. Aber trotzdem, dieser Film ist für einen Stephen Frears Film, wenn es jetzt nicht draufstehen würde, eigentlich so ein bisschen lieblos erzählt, fahrig inszeniert und auch aus Las Vegas, da dieser Hintergrund wird nichts gemacht. Also ich fand ihn, um ehrlich zu sein, ein bisschen öde. Mhm. Was fehlt denn diesem Film, was man aus seinen anderen Filmen ja doch kannte? Ja, sie haben ja schon eben gesagt, Stephen Frears kann sich in allen Genres bewegen und er ist jetzt anders als die Coen-Brüder oder Quentin Tarantino, nimmt er nicht das Genre, um mit den Regeln zu spielen, um es zu dekonstruieren, sondern er nimmt eigentlich die Regeln, um sich den Figuren anzunähern, weil im Genre sind die Figuren ja häufig Stereotypen und er versucht ihnen dann sein Eigenleben zu geben. Aber das scheitert einfach dieses Mal. Rebecca Hall bleibt einfach so eine naive Frau, die immer nur einen offenen Mund hat. Dann Catherine Zeta-Jones ist die Ehefrau von Bruce Willis. Sie wollte ja mit dem Film Comeback feiern, hat immer Lockenwickler, ist hysterisch, depressiv, eigentlich nur eine Karikatur, also da entsteht gar nichts. Und Bruce Willis ist ja sonst wenigstens ironisch. Er trägt auch wieder seine weißen Tennissocken, aber die helfen dieses Mal auch nicht. Okay, dann legen wir diesen Film zur Seite und befassen uns mit dem nächsten. Der heißt A Man for a Day. Und da geht es um den Wunsch, den sicher mancher von uns hat, mal in die Rolle eines anderen zu schlüpfen. Und hier geht es um ein Experiment, in dem Frauen mal Männer sein wollen. Man for a Day, ja, ganz interessant. Und zwar begleitet die Regisseurin Katharina Peters diese Frauen bei einem Workshop. Der wird von der Gender-Spezialistin Diane Thor angeboten. Und sie sagt eben, die Geschlechteraufteilung Mann-Frau, das sind doch eigentlich in erster Linie nur gesellschaftliche Codes und Verhaltensweisen, die man lernen kann. Und ihren Workshops kann man die nun erlernen. Die gehen so eine Woche lang. Und zunächst einmal müssen die Frauen Männer beobachten. Dann dürfen sie sich einen Typ aussuchen und dann müssen sie sich auch richtig verkleiden. Und was ich jetzt ganz spannend fand, war, dass die sich eigentlich als männliches Alter Ego lauter Typen ausgesucht haben, die unsympathisch sind. Macker, Machos, Großmäuler. Und das hängt sich ja auch mit den Geschichten der Frauen zusammen. Die haben alle, das kommt dann in so Einzelgesprächen raus, gar keine gute Erfahrung mit Männern gemacht. Und deshalb wollen sie einfach mal in die Haut dieses Mannes schlüpfen, um sozusagen auch ihre Trauma zu verarbeiten, diese andere Sichtweise mal kennenzulernen. Das fand ich ganz spannend. Also das kann man sich so selbst erschließen und der Film wird nicht kommentiert. Und dann fand ich es auch schön, man lernt auch ein bisschen Diane Thor kennen, die schon seit 20 Jahren sich auch ein männliches alter Ego angeeignet hat. Das ist so ein Knirps, auch so ein bisschen wollüstig und mit dem tanzt sie dann. Und sie tanzt also so wie er. Und das ist dann wie ein Go-Go-Girl, aber gleichzeitig ist es dieser wollüstige Mann. Und da merkt man einfach, wie schön man eigentlich Geschlechterrollen ad absurdum führen kann. Aber das Entscheidende, den berühmten kleinen Unterschied, den kann man sich ja nicht anziehen. Den muss man nachbasteln und den muss man sich dann in die Unterhose stopfen. Das wird auch alles gemacht. Und was mich so überzeugt hat an dem Film, ist einfach, dass man sich selbst hinterfragt. Also ich habe mir jetzt nicht überlegt, welcher Mann möchte ich gerne sein, aber man fängt, das wollen wir jetzt natürlich wissen. Ja, wenn, wäre ich gerne Woody Allen natürlich. Ne? So neurotisch die Welt einen Tag lang zu sehen und gleichzeitig Frauenheld zu sein, fände ich ganz bemerkenswert. Naja, man fängt so eigene weibliche Verhaltensweisen an zu untersuchen. Also das kommt dann ganz schön raus. Die treten die Frauen schon wie Männer auf, haben aber doch noch die hohen Stimmen oder reden mit den Händen und Männer lächeln nie. Das erfährt man auch. Und die Haltung der Regisseurin ist auch ganz schön. Einerseits ist die Kamera sehr beobachtend und begleitend, also man spürt sie gar nicht. Und dann gibt sie den Frauen aber eben nochmal die Chance, sozusagen die Kamera wird dann zum Supervisionär und dann können sie ihre Erfahrungen nochmal mit der Kamera sozusagen als Gegenüber reflektieren. Also es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ja, und danach schaut man ein bisschen anders im Spiegel. Anke Lewicke war das über zwei der Filme, die morgen in die Kinos kommen. Lady Vegas von Stephen Frears hat ihr Daumen nach unten bekommen von ihr und sehenswert Man for a Day, der Dokumentarfilm von Katharina Peters. Deutschlandradio.